It's not going to be because of sin. Und das wird nicht sein wegen der Sünde. Amen. Amen. It's going to be because of the opportunity you suppose you have to repent and you refuse to repent. Es wird sein wegen der Möglichkeiten, die du hattest, wiedergeboren zu werden. Is somebody getting it? The opportunity, you know. Die Möglichkeit. Halleluja. Amen. Amen. The opportunity you have to repent. Die Gelegenheiten, die du hattest, Buße zu tun, und du es aber nicht getan hast. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So there is going to be regrets. Deswegen werden viele Leute Dinge bereuen in der Hölle. People are going to regret in hell. Leute werden bereuen in der Hölle. The weeping, the crying is going to be greater. Das Weinen und das, das Weinen wird unterschiedlich sein für gewisse Personen. Amen. Amen. Aber es liegt nicht daran, weil andere Leute mehr gesündigt haben als andere, weil sie mehr gelogen haben als andere. And you keep on rejecting it and rejecting it and rejecting it. Aber weil du vielleicht mehr als jemand anderes diese Gelegenheit, Jesus Christus zu nehmen, mehr verweigert hast. Especially our family. Besonders unsere Familienangehörigen. Our mothers and our fathers. Unsere Mütter, unsere Väter. Our brothers and sisters. Unsere Brüder und Schwestern. That we have opportunity to meet all the time. Die wir ständig treffen. And we speak to them all the time. Wir sprechen zu ihnen ständig. Amen. And we have been speaking to them. Wir haben weiterhin zu ihnen and they refuse to listen. Und sie hören nicht auf they uns. Are going to have more pain than others that have opportunity to change. Sie werden mehr somebody getting it. Sie werden mehr Schmerzen sozusagen erleiden der Hölle als andere Leute, die weniger Möglichkeiten hatten, zu Christus zu kommen. Amen. It's not going to be based on how many times did you steal? Das wird how many times did you lie? Wie oft man gelogen hat oder gestohlen hat. Amen. Amen. It is going to be based on all the opportunities. Es wird basierend auf all diesen brothers, Möglichkeiten, your brother was always there, die du hattest, Christus anzunehmen. Dein Bruder then war immer da, rejecting. Und du hast es immer verweigert und verweigert. Amen. Amen. You never accept it. Du hast es nicht akzeptiert. And now, this is where you are. Jetzt findest du dich auf einmal hier wieder. Maybe 100 times your brother have been there, vielleicht hat dein Bruder dir 100 Mal Christus weitergegeben. But there are some people just once. Aber andere Leute, sie haben nur einmal die frohe Botschaft gehört. And you know the people that heard it once, die Leute, die es einmal gehört haben, they are going to weep more than those that heard it once. Werden weniger weinen als die Leute, die es 100 Mal gehört haben, weil das Bereuen schmerzhafter und größer sein wird. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Because Jesus paid for all the sins. Weil Jesus hat für alle Sünden bezahlt. Amen. The only sin he did not pay for is rejecting Christ. Aber die Sünde, für die nicht bezahlt hat, ist ihn zu verweigern. Amen. Amen. And everything is going to be based on why did you reject him? Und alles wird darauf basieren, weshalb hast du Jesus Christus verweigert? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. There are different ranks of angels. Es gibt verschiedene Ränge von Engeln. And it is so important that we know the ranks of all these angels. Und es ist wichtig, dass wir die Ränge dieser Engel alle kennen. Amen. Amen. Number one is the angel of the Lord. Nummer eins ist der Engel des Herrn. And we're going to it one after the other. Amen. Amen. Number two is the archangels. Zweitens sind die Erzengel. Number three is the principalities. Drittens die Mächte. Amen. Amen. The principalities. Die Mächte. Angels. Das sind auch Engel. Then number four is the cherub. Dann die die musikalischen Engel sozusagen. Amen. Amen. Then the seraphim. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. These are different rank of angels. Das sind verschiedene Engel. And they have different jobs. Sie haben verschiedene Aufgaben. Amen. Amen. They are all in order. Sie haben alle eine Ordnung. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And they know where to move. Amen. Und sie wissen, wann sie sich bewegen they müssen. They are servants to God. Sie sind Knechte des Herrn. They are your servant, but you don't send them. It's God that send them message. Sie sind deine Diener, aber nicht du sagst ihnen, was sie zu tun haben, sondern es ist der Herr, der das tut. Amen. Amen. They are messengers to God Almighty. Sie sind Boten des Herrn. Amen. Amen. He send them to do what he desires for his children. Er schickt sie, das zu tun, was er möchte. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that number one, which is the angel of the Lord, we quickly talk about him before we go to that of principalities. Amen. Sprechen erstmal über den Engel des Herrn. Who is the angel of the Lord? Wer ist der Engel des Herrn? And what is the angel of the Lord? Was ist der Engel des Herrn? Who is he? Wer ist er? We have to know who he is. Wir müssen wissen, wer er ist. Praise the Lord. Hallelujah. Quickly go to Exodus 23, verse 21. 2. Mose. 23, we will read from 23. First of all, 21, then later 20 to 23. Amen. Amen. The angel of the Lord has the power of pardoning and retaining sin. Der Engel des Herrn hat die Fähigkeit, Sünden zu erlassen. He is the only angel that have the power to pardon sin. Er ist der einzige Engel, der die Kraft hat, Sünden zu erlassen. And to retain sin. Und Sünde zu erlösen. Is somebody getting it? The angel of the Lord is a special angel. Der Engel des Herrn ist ein besonderer Engel. Amen. Amen. He is not a created being. Er ist kein erschaffenes Somebody Wesen. Somebody getting it? He is not a created being like other angels. Er ist kein erschaffenes Wesen wie andere Engel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He has been there with God from the beginning, from day one. Er war von Anfang an mit Gott. Amen. Amen. He is not a created being. Er ist kein erschaffenes Wesen. He is different from other angels. Er ist anders als andere Engel. Also, he has power to pardon sin and retain sin. Er hat die Kraft, Sünden zu vergeben. Amen. Amen. The Bible said the angel of the Lord has the power to pardon and retain transgression. Der Engel des Herrn hat die Kraft, Sünden zu erlassen. No other angel have that power. Kein anderer Engel hat diese Kraft. Angel Michael cannot forgive you. He doesn't have the power to forgive sin. Engel Michael hat nicht die Kraft, Sünden zu vergeben. The archangels, they don't have the power to forgive sin. Haben nicht die Kraft, Sünden zu vergeben. Amen. Amen. It is only the angel of the Lord. Nur der Engel des Herrn. And that's why he's so different from other angels. Deswegen ist er anders als andere Engel. Exodus 23, verse 21. 2. Mose 23, 1. He said, beware of him. Verse 21. Beware of him. Beware of this angel. And obey his voice. Provoke him not. For he will not pardon your transgression. For my name is in him. The angel of the Lord, the name of God is in him. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn. Denn er wird eure Übertretung nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. The name of God is in him. Der Name des Herrn ist in ihm. You know, Christ is the, the word of Christ is the word of God. Christus ist das Wort Gottes. Yes. We pray in his name today. Wir beten in seinem Namen. Is somebody getting it? Mm-hmm. He said, he will not pardon you at all, for my name is in him. The angel of the Lord has the name of God in him. Der Engel des Herrn hat den Namen Gottes in ihm. Look at, let us read it from 20 to 23. He said, behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Beware of him. Hüte dich vor ihm. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. But if thou shalt indeed obey his voice and do all that I speak, Then I will be an enemy unto your enemies, and an adversary unto your adversary. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He is known as having the name of the Lord in him. Dieser Engel hat den Namen des Herrn in sich. He is called the presence of the Lord. Er wird auch die Gegenwart Gottes genannt. Or the face of the Lord. Oder das Angesicht des Herrn. He is called the presence of the Lord or the face of the Lord. Er wird das Angesicht des Herrn oder die Gegenwart des Herrn genannt. He is the face of the Lord. Er ist das Angesicht des Herrn oder die Gegenwart des Herrn. 2. Mose 32. Vers 34. Vers 34. Therefore, now go, lead the people unto the place of which I have spoken unto thee. Behold, my angel shall go before thee. Nevertheless, in the day when I visit, I will visit their sin upon them. Amen. Amen. So geht nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, meine Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuche will ich ihre Sünde an ihn heimsuchen. And in Isaiah 68, Jesaja 68, 8 und 9, Jesaja, gehen wir dahin jetzt? Please check it yourself at home. Amen. Okay. We have a lot to quickly cover today. Amen. Amen. Isaiah 68, verse 8 and 9. Isaiah 68, 8 and 9. Says, he was afflicted as one. The angel of his presence is the angel of the Lord. Der Engel seiner Gegenwart ist der Engel des Herrn. In these places that we are afraid. Amen. Jesaja 68 ist falsch. Gibt's, ist nicht richtig. Isaiah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Isaiah 58. Isaiah 58. Can somebody help us to read from 6 to 9? 6 bis 9. Ist nicht das Einfassen, an dem ich gefallen habe, dass die ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dein Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das Finger zeigen und das und Teil von der Liebe. Please go back to Exodus 32. Oh, Exodus 23, sorry. Exodus 23. Go back to Exodus 23, please. 2. Mose 23. Exodus 23. Are we there, please? Yeah. Let me read from 20 again. It said, "Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him." A name means character. Sein Name bedeutet sein Charakter. If you know, in the natural world today, people don't value names. In der natürlichen Welt schätzen Menschen nicht Namen wert. Amen. Amen. For his name, for God's name to be in him means He is God himself. Dass Gottes Name in ihm ist, bedeutet, dass er Gott selbst ist. He said, "But if thou shalt indeed obey his voice and do all that he speak, then I will be an enemy to your enemy, an adversary unto your adversary." Verse 23. "For my angel shall go before thee and bring thee in unto the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Canaanite, and the Hittite, and the Jebusite, and we cut out them all." Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That the Jehovah's name that is revealed in him means Jehovah character is in him. Dass Gottes Name in ihm ist, bedeutet, dass Gottes Charakter in ihm ist. We have to understand what name really means. Wir sollten verstehen, was Name wirklich bedeutet. Name ist der Charakter. Name matters a lot. Der Name ist wichtig. You don't just give any name to your children. Wir nennen unsere Kinder nicht einfach so, wie es uns passt. Amen. Oder auch uns selbst geben wir nicht einfach Namen, name. Die uns passen. Leute machen sich lustig they über Namen. Call their children small devil. Oder nennen ihre Kinder zum Beispiel kleiner Teufel. Oder they call their children, you know, they call people different names. Haben verschiedene names Namen für matters a lot. You are your name. Namen sind wichtig. Wir verkörpern unsere Namen. You must know the meaning of your name. Wir müssen die Bedeutung unseres Namens kennen. God recognize name a lot. Und Gott sieht Namen. He sees name, you know, like Abraham's name, Sarah's name, Paul, Peter, Israel. You know, all these names they were all changed. Wie Abraham, Sarah oder Israel oder Paulus. All diese Leute, die ihre Namen wurden verändert. He says his name is in this angel. Er hat gesagt, sein Name ist in diesem Engel. Which means he is in him, das heißt, in this angel. Er ist in diesem Engel. He said that the Jehovah's face may be seen in him. Dass Gottes Angesicht in ihm gesehen ist. Face also it implies character and nature. Gesicht auch, the face. Dazu gehört Charakter und seine Natur. He has the face of the Lord. Er hat das Angesicht go des Herrn. To Genesis, please, so Erster Mose. Go to Genesis. Erster Mose. Genesis 32. Erster Mose 32. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 32. Erster Mose 32. Here Jacob identified him as God. Hier erkennt Jakob Gott. Amen. Amen. Jacob identified him as God. First of all, verse 1 and 2. 1 and 2. And Jacob went on his way, and the angels of God met him. And when Jacob saw them, He said, this is God's host. And he called the name of that place Mahania. And in verse 24, please go to verse 24, from verse 24. 24 to 30. And Jacob was left alone. And there wrestled a man with him until the breaking of the day. Verse 25. And when he saw that he prevailed not against him. Bei uns ist 26 in der deutschen Bibel. Also ist eins verschoben. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Verse 26. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And verse 27. And he said unto him, what is your name? And he said, Jacob. 28. And he said, your name shall be called no more Jacob, but Israel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can see a change of name there. Amen. Hier wurde ein Name verändert. Amen. Amen. For as a prince had thou power with God and with men and has prevailed. 29. And Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, your name. And he said, wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. Verse 30. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Praise the Lord. Hallelujah. That this is angel. Amen. Das war ein Engel. Angel of the Lord. Der Engel des Herrn. And the Lord did not rebuke him. Amen. Und der Herr hat ihn nicht verweigert. For calling him God. Dass er ihn Gott genannt hat. Him. We'll go to other places later. Amen. Und dass er ihn angebetet hat. Jacob identified him as God. As God. Jakob hat ihn hier als Gott gesehen. Jacob said, I saw the angel of the Lord descending with his angel. Jakob hat gesagt, ich habe den Engel des Herrn gesehen. The angel of the Lord is Christ. Der Engel des Herrn ist Christus. Amen. Amen. The Bible said all others angel. Please go to 1 Peter 3. 1. Petrus 3. Go to 1 Peter 3. 1. Petrus 3. First Peter 3:22. Praise the Lord. Hallelujah. Who will help us to read, please? Somebody should help us. Two, can you help us to read? 22, verse 22. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and power being made subject unto him. Amen. Amen. He said, they are all subject unto him. Sind ihm alle unterworfen, sie gehorchen ihm. The Bible called Christ many names. Bibel nennt viele Namen. Isaiah 9. Jesaja 9. Jesaja 9, Vers 6. And unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Amen. In 1 Corinthians 10, 1. Korinther 10. Please quickly go there. 1. Korinther 10. 1. Korinther 10. Im Deutschen ist das 1. 1. Korinther 10, 1 to 4. 1. Korinther 10, 1 bis 4. The Bible calls rock Christ. Amen. Die Bibel nennt den Fels Christus. Amen. Amen. He called a rock Christ. Nennt Christus den Fels. And moreover, brethren, I warn not that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. And we are all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of this of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible called Jesus Christ rock. Amen? Die Bibel Jesus Christus den Fels. Therefore, the angels of the Lord is really uncreated being. Das heißt, der Engel des Herrn ist wirklich ein noch nicht ist ein nicht erschaffenes Wesen. The Bible never referred him as created. Die Bibel sagt, dass er nicht ein erschaffenes Wesen ist. Also appear in Joshua, the book of Joshua. Auch Joshua, liest Joshua man das. 5. Joshua 5. Please go to Joshua 5. Joshua 5. Joshua 5, 13 to the end. Joshua 5, 13 bis zum Ende. And it came to pass when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversary? And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord. The hosts mean angels. Herrscher sind Engel. Amen. Amen. The host of the Lord always mean angels. Die Herrscher, angels of the Lord. Die Engel des Herrn. Praise the Lord. And I am now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship and said unto him, What said my Lord unto his servant? Praise the Lord. And the captain of the Lord of the Lord's host said unto Joshua, The angel of the Lord is the captain of the host of angels. Der Engel des Herrn ist der Fürst über der, das Herr der des Herrn. You know, here Joshua called him his Lord and his God. Hier hat Joshua gesagt, er ist sein Herr und sein and Gott. He did not rebuke him. Und der Engel hat es nicht verweigert. Amen. Amen. Angels never allow people to worship them. Engel lassen nicht zu, dass Leute sie anbeten. Amen. It is only the angel of the Lord that is allowed to be worshipped. Nur der Engel des Herrn darf angebetet werden. Dieser Engel ist Jesus Christus selbst. Joshua got instruction from him to march around the city 7 times. Joshua hat auch von ihm die Anweisung bekommen, diese Stadt 7-mal zu umkreisen. That is Christ, the captain of the host. Das ist Christus, der Fürst der Herren. Amen. We have a lot of message from him here. Wir haben viele Botschaften von ihm hier. What he want us to believe. Was wir glauben sollen. What he want us to trust. Was wir vertrauen to trust sollen. Him. Dass wir ihm vertrauen Amen. Sollen. Amen. And you know, here he brought a message to instruction to Joshua. Er hat Joshua eine and Joshua Aufgabe believed gegeben. And obeyed. Und Joshua hat diese Aufgabe geglaubt and the result und was different. Sie getan. Amen. Und es gab ein neues Ergebnis. Number two is the archangels. The next rank is the rank of the archangel. Und der nächste Rang ist der Rang der Erzengel. What is an arch? Was ist ein Erzengel? Amen. What is an archangel? Michael is mentioned as one. Michael ist zum Beispiel einer. Amen. Arch means chief. Erzengel heißt sozusagen chief angel. Bei Joshua, wo wir gerade waren, Ja. Steht da, dass das der Engel des Herrn ist? Oder ich habe das jetzt nicht gesehen, dass da irgendwo steht. The host, he talked about host. We have Joshua 5. Go back, please. Please, maybe we will go forward then later. But let us quickly go to this very one. If you have question, please write it down. Amen. So that we will not, because I really want to finish what I have here today. Joshua 5. Joshua 5. In verse 14, if you 14. Look at verse 14. And he said, nay, but as captain of the host of the Lord, I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship, and said unto him, what said my Lord unto his servant? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Host means angels. Das Herr, von dem er hier spricht, sind die Engel. Amen. Engelsoldaten. All angels are subject unto him. Alle Engel sind ihm unterlegen. All other angels. Archangels, all other angels. Alle anderen Engel. Even it's only until when Lucifer was driven out that he was no longer their master. Amen. Praise the Lord. Aber als Lucifer aus dem Himmel verbannt wurde, war er nicht mehr ihr Meister. Der Meister der gefallenen Engel. Doch. Okay. Praise the Lord. Halleluja. Archangel means chief of all angels. Erzengel wird leitender Engel. Amen. Amen. He was the one put in charge by God over all the other angels. Er hat die Leitung von Gott bekommen über die anderen Engel. In Jude 9. Let us go to Jude 9. Judah 9. If I say Jude 9, I just say verse 9. Because Jude only have one chapter. Amen? Judas? Jude only have one chapter. Amen? 1, Vers 9. Das vorletzte Kapitel. Yet Michael, the archangel, when attending with the devil, he disputed about the body of Moses, doth not bring against him a railing accusation, but said the Lord rebuked it. Can you see the difference between archangel and the lost angel? Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Mose verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Amen. The archangel and the lost angels are two different angels. Die Erzengel und die Engel des Herrn sind verschiedene Engel. In Revelation 12 also spoke about Michael as archangel. Amen. In Offenbarung 12 lesen wir auch, dass Michael ein Erzengel ist. Praise the Lord. Hallelujah. Also in 1 Thessalonians 4:16 talks about archangel. Amen. Auch in 1. Thessalonica 4:16 geht es auch um die Erzengel. He appeared as the guardian angel of the Israelites. That's the archangel. Erzengel erscheinen auch als die schützenden Engel der Israeliten. He watched over the nation. The chosen one of God. Sie wachen über das auserwählte Volk des Herrn. He is the angel of the church. Er ist der Engel der Gemeinde. You see, that is the angel Michael. Amen. Engel Michael. He is the angel of the church. Er ist der Engel der Gemeinde. Amen. Remember this Ananias and Sapphira, what happened to them? Und uns an Ananias und Sapphira erinnern. Angel of the Lord, Michael is archangel. And he is responsible, he is the angel of the church. Engel Michael ist der Erzengel und er ist der Engel für die Gemeinde. And when he appeared, there is problem. Wenn er erscheint, gibt es ein Problem. Anywhere he appears, you know, there is problem because he's going to fight. Weil er kämpft. He is a fighter. Er ist ein Kämpfer. And whenever people see him, there's always fear. Und wenn er auftaucht, haben Menschen oft Angst. And because of him, when people see Any angel, people are afraid. If you look at Mary, Mary was afraid when she saw Angel Gabriel. Deswegen haben auch Leute Angst, wenn sie Engel, andere Engel sehen, weil sie diese Furcht vor Engel Michael haben. Even Zachariah was afraid. Auch Zacharias hatte Angst. Somebody get in it. Praise the Lord. We'll go to those places later. Amen. He is the angel of the church. Er ist der Engel der Gemeinde. The ark, that is Angel Michael. Amen. Amen. Because the first church, the Israelite, he was their guiding angel. Die erste Gemeinde, die Kinder Israels, sie der Engel des Herrn war, der Erzengel Michael war ihr schützender Engel. And they failed God. Aber sie haben Gott missachtet. And God created a second church. Und Gott hat sozusagen eine zweite Gemeinde geschaffen, die aus dir und mir besteht. The Gentiles and the Jews. Aus den Heiden und Juden. Amen. Amen. The first church failed God. Die erste Gemeinde hat Gott missachtet. But now the church of Christ, aber jetzt die Gemeinde von Christus is the second church. Ist die zweite Gemeinde. It is Michael that watches over God's marvelous church. Und es ist Engel Michael, der über diese Gemeinde wacht. Amen. Amen. If you look at Acts of Apostles, you know something happened. Two people were dead, were killed in the church. Wenn wir uns Apostelgeschichte anschauen, sehen wir, dass zwei Leute in der Gemeinde getötet It's wurden. Not the Holy Ghost that killed them. Es war nicht the der Heilige Geist, der sie getötet hat, weil Amen. Der Heilige Geist tötet nicht. Job. Er hat seine eigene But Aufgabe. Angel Michael Aber Engel Michael is a fighter. Er ist ein Kämpfer. If anyone is fighting here, Jemand Michael appears. Diese Gemeinde job, angreift, erscheint Engel Michael, weil er der diese Aufgabe hat, die Gemeinde zu schützen. And when the Lord was revealing this to me, und als der Herr mir das offenbart hat, as he was helping me to understand als these places, geholfen hat, das zu verstehen, I now remember how he protected us here years ago. Habe ich mich daran erinnert, wie er uns beschützt hat vor vielen And Jahren. When some people were planning to destroy this church. Als Leute versucht haben, diese Gemeinde zu zerstören. Two men, you see, the angels of the Lord, they were standing on one side here, the other side, and they raised up the wall that und, is to not crush the church. Und diese Engel, sozusagen diese Decke, die auf die Gemeinde eigentlich fallen sollte, um sie zu zerstören, gehalten haben. Amen. Amen. So we don't only have Christ. Wir haben nicht nur Christus. We don't only have the Holy Spirit. Wir haben nicht nur den Heiligen Geist. We also have Michael. Wir haben auch Engel Michael. That watches over us. Der über diese Gemeinde wacht. Amen. Amen. When Daniel prayed, the Als Daniel second prayer. Gebetet hat, das ist zum zweiten Mal. Daniel 10. In Daniel 10. The prayer could not get through. Konnte das Gebet nicht durchgehen. Why? Because all kinds of demons between us and heaven, they were around. They are always there. Amen. Weil so viele Dämonen zwischen dem Himmel und der Erde sind. All kind of demons in the atmosphere. Viele Dämonen sind in der Atmosphäre. Amen. Mm-hmm. The Bible said the very day Daniel prayed. Wie gesagt, an dem Moment, als Daniel gebetet hat, answer. Hat Gott die Antwort geschickt. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Remember Matthew 16. Erinnert an Matthäus 16. He said, whatever we bind on earth is bound in heaven. Was immer wir im Himmel binden, ist auch auf Erden. And whatever we lose on earth is lose in heaven. Und was wir auf Erden lösen, ist auch im Himmel gelöst. Once you pray, wir beten, heaven answered. Antwort der Himmel. Amen. Amen. But for 21 days Daniel kept on praying. Aber 21 Tage lang hat Daniel gebetet. And that means you never give up. Das heißt, du gibst niemals auf. Amen. Amen. He did not give up on the first day. Er hat am ersten Tag nicht aufgegeben. He did not give up on the second day. Er hat am zweiten Tag nicht aufgegeben. Please, you have to know how we never give up. Wir müssen wissen, wie wir niemals aufgeben. Amen. Amen. It is not begging. Wir betteln nicht. Amen. Amen. It is not begging. Wir betteln nicht. There are different ways we pray. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, Amen. Wie wir beten. That you know if you are believing God for something like Daniel. Wenn wir Gott etwas anvertraut haben, you so listen Daniel, to him. Dann hören wir dem Herrn zu. He will tell you the type, the, the kind of prayer you are going to pray. Er wird dir sagen, wie du beten sollst. What you are going to pray for. Wofür du beten sollst. What you are going to pray over. Wofür du beten sollst. Amen. Amen. He will reveal some certain things to you, what you are going to pray for and pray over. Sollst. You never doubt your prayer. Und wir zweifeln nicht an unserem Gebet. That's how you never give up. So geben wir nicht auf. Amen. Amen. How do you... You know, Daniel did not give up. Daniel hat nicht aufgegeben. It is not by begging God. Nicht indem er Gott angebettelt hat. That you don't doubt that prayer. Sondern indem wir dieses Gebet nicht the anzweifeln. The very prayer you pray at the first time, das that Gebet, very time. You never doubt haben, it. Daran zweifeln wir nicht. Amen. Amen. Amen. You believe. Wir glauben daran. Because it is the Christ in you that is just speaking through you. Das Christus in dir, der spricht. The Christ in you that Christus in dir. That pray that prayer through you. Dieses Gebet durch dich gebetet hat. That's why in Mark 11, verse 21 to 23. Deswegen in Markus 11, 21 bis 23. He said, if you pray and doubt not, let's go there. Wir beten und nicht zweifeln. If you pray and doubt not. Wir beten und nicht zweifeln. Praise the Lord. Halleluja. Mark 11. Markus 11. From 21. 21. And Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold the fig tree which thou cursed is withered away. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Have faith in God. Hab Glaube an Gott. Have faith in your prayer. Hab Glaube an eure Gebete. Amen. Amen. Have faith that whatever you say must surely come to pass. Hab Glaube, dass das, was ihr spricht, auch geschieht. Have faith that whoever, whatever that prayer is not just you speaking. It is the Christ in you that pray that prayer. Hab Glaube an das. Das ist Christus, der dieses Gebet gebetet hat. Once you speak, it means it is God. That is speaking. Wenn wir sprechen, ist es Gott, der spricht. Your prayer is coming from the part of you that is already Christ. Denn dein Gebet kommt spirit. Von dem Teil von dir, der schon Christus and ist. And that's why I said, have faith in God. Deswegen sollen wir an Gott glauben. Is somebody getting it? Mm. Have faith in that prayer. Wir sollen Glaube haben an diesem Amen. Gebet. Amen. Have faith that Jesus is the one speaking through you. Und glaube, dass Jesus derjenige ist, that der dich spricht. That prayer through der dieses you. Gebet durch dich betet. It is not like how the unbelievers pray. Nicht so wie die Ungläubigen or beten. Or no religious people pray. Oder wie religiöse but Leute our beten. Our prayer is Christ speaking through us. Aber unser Gebet ist Christus, der durch uns betet. Are you getting it, please? Mm-hmm. Our prayer is not just, you know, it's not how man pray. Wir beten nicht so wie Menschen. They pray. We don't pray like them. Wir beten aber nicht so wie sie. Amen. Amen. And we confess. We don't confess like them. Und wir sprechen und sprechen nicht so wie sie. Once we are confessing, we are not confessing something to become true. We are confessing something because it is already true. Wir sprechen nicht, damit etwas wahr wird, sondern wir sprechen, weil es wahr ist. Amen. Amen. We are not speaking good things. Wir sprechen nicht gute Sachen. Amen. Amen. We are not speak. We don't speak things so that it will now come true. Wir sprechen Sachen nicht, damit sie wahr werden. We speak things because they are already true. Weil sie schon wahr sind. Amen. Amen. The God part of you. Der Teil von dir, der Christus. You never doubt him. Daran zweifeln wir nicht. Doubt him not. Zweifelt nicht. That's why in verse 23 said, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Amen. Amen. You never doubt that prayer, no matter the length of time. Wir zweifeln nicht an diesem Gebet, egal wie lange es dauert. You never doubt that prayer, no matter the delay. Egal wie viele Hindernisse noch kommen. Amen. Amen. The more the delay, the more you are thanking him for Amen. The victory. Umso mehr Verzögerung, umso mehr Danksagung. Praise the Lord. Halleluja. Archangels are very powerful. Erzengel sind sehr kraftvoll. Daniel is also seen as archangel. Daniel wird auch als Erzengel gesehen. Whenever God wants to send important message, wenn der Herr besondere Botschaften schickt, he always gives it to Gabriel. Daniel oder Gabriel? Du hast gerade Daniel gesagt. Did I say Daniel? Ja, du hast Daniel gesagt. Oh, sorry. Okay. Gabriel. Gabriel. Archangels are very powerful. Erzengel sind sehr kraftvoll. Gabriel is also seen as Archangel. Engel Gabriel ist auch ein Erzengel. Whenever God wants to send important message, please go to Luke 1. Wichtige Botschaften schickt. I'll see example there. Just one example or maybe two or one. Luke 1. Lukas 1. Whenever God wants to send important message, wenn Gott besondere Botschaften schickt, he always give it to Gabriel. Gibt er sie Daniel? Gabriel, Entschuldigung. Praise the Lord. Lukas 1, Vers 5. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zechariah. Are we there, please? Of the cause of Abia, and his wife was of the daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And they were both righteous before God. God believed that they were righteous. He sees them righteous. Gott hat geglaubt, dass sie untadelig sind. Amen. Amen. If your heart is after Christ, you wenn are righteous. Hinter Christus ist, sind wir gerecht. Amen. Amen. How to be righteous is wir gerecht leben, indem wir an Christus glauben. And then we are both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. He did not say sinless, he said blameless. Er hat nicht sündlos gesagt, sondern untadelig. Amen. Amen. It did not say that we are not. They did not sin. Steht nicht, dass sie nicht gesündet haben, sondern sie waren schuldlos. Somebody getting it? There's a difference between a sinner and somebody that is, you know, that somebody paid for your sin. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Sünder und einem Menschen, der die Sünde bezahlt wurde. We are not sinners. Wir sind keine Sünder. Amen. Amen. Amen. Sinners give power to say to death to kill him. Sünder geben dem Tod die Kraft, sie zu töten. Jesus never called us sinners. Jesus hat uns nicht Sünder genannt. Amen. Amen. If you believe you are a sinner, it means you give power to death to kill you. Wenn wir uns Sünder nennen, geben wir dem Tod die Kraft, uns zu töten. Because death only kills sinners. Weil der Tod tötet nur Sünder. And that is why, you know, when Jesus came into this world, als Jesus in diese Welt gekommen ist, he was having a problem. Gab es ein Problem. He was not going to die. No one can kill him. Keiner kann ihn töten. Amen. Death cannot kill him. Der Tod kann ihn nicht töten. Amen. Because he was sinless. Weil er sinnlos ist. But he took our sin. Aber er hat unsere Sünden auf and sich that's genommen. Why death was now able to kill him. Deswegen konnte der Tod ihn greifen. Death kills sinners. Der Tod tötet Sünder. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, the Bible said these people were blameless. Wie gesagt, diese Menschen waren untadelig. Amen. It did not say they were sinless. Nicht sündlos. You know, people would like that this very place to be sinless. Leute, people würden, that compare sin to sin. Die wollen, dass sie sündlos ist, weil sie Sünden mit Sünden vergleichen. You know that, you know, believe one sin is bigger than the other. Und glauben, dass eine Sünde größer ist als die andere. So if you violate one, you violate all. Wenn wir eine missachten, sind wir in allen schuldig. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It, you know, it is like credit card. Das ist wie eine Kreditkarte. I give you a credit card. Wenn ich dir eine Kreditkarte and gebe. Go to a store and buy whatever you want und with sage, that card. Kauf alles, was du möchtest mit dieser Karte. And you are, no, you are going to buy something. Du wirst etwas kaufen. And if you go there without the credit card, you are going to pay by yourself. Aber wenn du ohne die Karte losgehst, musst du selber zahlen für die Sachen. But if you go there with credit card, that credit card, somebody, you know, it's already, the payment is already made. Aber wenn du mit der Karte gehst, with that card, musst du nicht zahlen. Praise the Lord. Halleluja. Then you not pay with the card. Amen. Amen. Amen. That's how you are blameless. So sind wir schuldlos. Verse 7. And they had no child, because that Elizabeth was barren. And they both were now very stricken in years. And it came to pass that while he executed the priest of his office before God in the order of his course. Verse 9. according to the custom of the priest's office. His lot was to burn incense. When he went into the temple of the Lord, and the whole multitude of the people were praying without at the time of incense, and there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. Amen? Amen. And when Zechariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. Can you see it? Actually, you are not even to be afraid of Angel Gabriel. Und Zacharias erschrak, als er diesen Engel sah, aber eigentlich durfte er sich vor Engel Gabriel nicht fürchten. Angel Gabriel brings message. Weil Engel Gabriel bringt einfach nur Amen. Botschaften. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But here also, you know, angels, you know, Angel Gabriel, Archangel have the power to pronounce things on you. Aber Engel, Erzengel haben aber auch die Fähigkeit, Dinge auf dich loszulassen. Verse 13. But the angel said unto him, fear not, Zechariah, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. Verse 15. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. And he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Praise the Lord. Hallelujah. It's only John that was filled with the Holy Ghost from his mother's womb. Nur Johannes der Täufer war von, even Jesus Christ was not filled with the Holy Ghost from his mother's womb. Gefüllt mit dem Heiligen Though Geist. The Holy Ghost did the conception. Und selbst Jesus Christus war nicht vom Mutterleib an gefüllt mit dem Heiligen Geist, obwohl der Heilige Geist ihn sozusagen in Maria eingelegt hat. Praise the Lord. Halleluja. John was filled with the Holy Ghost from his mother's womb. Johannes hatte diese Taufe des Heiligen Geistes von Mutter Leib an. You know, I know that abortion is not good. Ich weiß, dass Abtreibung nicht gut ist. It is very bad. Es ist sehr schlecht. But you know, we have to prevent fornication before even speaking about abortion. Aber wir müssen vorher über Unzucht sprechen, bevor wir über Abtreibung Amen. Sprechen. Amen. You know, the other time, the Lord helped me to understand that which of the two will I even prefer. Das hat der Herr mir veranschaulicht und mir diese Frage gestellt, was wäre mir lieber? Our goal is to make heaven. Mein Ziel ist es, in den Himmel zu kommen. I thank God for that thief on the right hand. Ich danke den Herrn über wegen diesem Dieb, der zur Rechten des Herrn war, der noch in der Lage war, mit dem Herrn ins Himmelreich zu gehen. You know, if we are in the flesh, we always say so many things. Wenn wir im Fleisch sind, sagen sehr viele There are Dinge. Many things that we see as a problem to us. Es gibt viele Dinge, die wir als Problem sehen. The pain that we have experienced. Schmerzen, die wir erfahren Amen. Haben. Amen. What we call pain, what we call things people have done wrong. Was wir Leid nennen, was wir Fehler nennen. Amen. Amen. If God sends you, if you are even going to be of Christ, no one can even abort you. Wenn du von Christus bist, dann wird dich auch niemand abtreiben können. Amen. Amen. If you are really of Christ, wenn du Christ von Christus bist, Christus schützt seine Kinder. No man can abort you. Kein Mensch kann dich abtreiben. I will even prefer to be aborted than to go to hell. Aber mir persönlich wäre es lieber abgetrieben zu werden, als in die Hölle zu gehen. Amen. Amen. I would prefer that even in my mother's womb, because if I am in my mother's womb. Mir wäre es lieber im Schoß meiner Mutter abgetrieben you know, like zu werden, David als said, in die Hölle David zu gehen. Said, my mom, you know, David said, when his son died, he said, I will go to him, but he cannot come to me. Als Davids Sohn gestorben ist, hat er gesagt. Dort, wo mein Sohn ist, dort werde ich auch hingehen. Aber dort, wo ich hier bin, kann er nicht herkommen. He cannot come here, but I will go there. Aber ich werde zu ihm irgendwann It gehen. Means that son is in heaven. Das heißt, dieser Sohn ist im Himmel. Because we know that David is in heaven Und today. Wir wissen, dass David im Himmel ist. Amen. Amen. It is better that somebody go from the womb es ist besser, wenn man vom Leib ausgeht, and somebody kill you and you go to hell. Als wenn du auf diese Welt kommst und And you never know Christ. Gottlos in die you Hölle are not gehst safe. Und nicht errettet wirst. I don't know the one that you will choose. Ich weiß nicht, wofür ihr euch entscheidet. Amen. You know, a lot we choose to be here. Viele würden lieber if entscheiden, they go to hell, doesn't matter. Auf in dieses Leben zu gehen, auch wenn sie in die Hölle danach gehen. But, you know, depends on your focus. Aber you fragt desire. Sich, was dein Fokus ist. Amen. Wo es dir Liebe ist. Halleluja. You know, we want to compare sin to sin. Wir wollen Sünde mit Sünde vergleichen. The other day we are talking about how abortion is bigger. Some of us said abortion is more severe than racism. Oder wir haben auch letztens darüber gesprochen, dass einige die Meinung hatten, dass Rassismus oder dass Abtreibung schlimmer ist als Rassismus. I believe that racism is even greater. If you want to compare sin to sin. Wenn ich das vergleichen würde, würde ich sagen, dass ich Rassismus schlimmer finde. It's greater than even abortion. Ich würde sagen, dass Rassismus schlimmer the ist. Babies that you abort, yeah, make it, they make heaven. Weil die. I'm not introducing it, please. Die, I'm just saying, people that love to compare sin to sin. Ich gebe hier keine Anweisung, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Ich nehme nur diesen Vergleich. Und äußere mich dazu sozusagen. Weil ich vergleiche keine Sünden. Für mich sind alle Sünden gleich vor Christus. Und ich sehe die Sünde so, wie Christus sie sieht. Ich sehe sie nicht so, wie Menschen sie sehen. Amen. You know, sometimes Paul will say, look, if you want to compare, let me compare with you also. Manchmal hat Paulus auch gesagt oder geschrieben, dass, okay, wenn ihr Dinge vergleichen wollt, okay, dann vergleiche ich sie für euch. Amen. Amen. Okay, you say that you are this, look at me, look at the family I'm born into. I'm a Jew, I'm this, all these are flesh. But you want to compare, let me compare this also. Paulus hat auch gesagt, you ihr vergleicht einander untereinander und vergleicht euch mit euren Werken und Taten. Okay, dann erkläre ich euch mal, woher ich eigentlich komme und womit ich eigentlich alles allem prahlen könnte, aber ich tue es nicht. Amen. Amen. The babies that they are born, they make heaven. Die Kinder, die abgetrieben werden, sie gehen in den Himmel. Amen. Amen. But if you are born into this, it's better. Jesus Christ told Judas, he said, could have been better if you were not born. Jesus hat zu Judas sogar gesagt, es wäre besser, wärst du nicht geboren. That you are born, you are going to hell. Als dass du geboren wirst. Und in die Hölle geht. Amen. Amen. It is better somebody is not even born than born who are going to hell. Nicht geboren zu werden als geboren zu werden und gottlos zu sein. If they will find somebody that is a racist, kill you. Wenn ein Rassist dich zum Beispiel tötet. That is a racist and he kill you does not mean you are going to make heaven. Heißt nicht, dass that's not they kill. Dass du sozusagen in den Himmel kommst, weil du das Opfer bist in dieser Situation. Leute werden nicht in den Himmel gehen, weil sie Opfer eines Mordes sind. Und es kann sogar sein, dass die Person, die dich ermordet hat, sogar errettet wird. Und dann in den Himmel geht. Aber du, der das Opfer in der Situation bist, gehst in die Hölle. We are to be in the spirit, please. Wir sollten im Geist sein. Amen. Amen. If I am the flesh, I would prefer to be here. Wenn go anywhere. Im Fleisch wäre, dann würde ich sagen, ich gehe lieber auf diese Welt. Ich komme auf diese Welt, lebe mein Leben und dann gehe ich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because we just mentioned that of the womb. Because a lot use this womb as, you know, as excuse that things like that. You know, all sin, they are terrible before Christ. Jede Sünde ist schrecklich für den Herrn, weil er die Sünde hasst. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 16. And many of the children of Israel shall be turned to the Lord their God. Vers 17. And he shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the heart of the father to the children and the disobedience to the wisdom of the just. To make ready a people prepared for the Lord. Amen. Amen. Verse 18. 18. And Zechariah said unto the angel, whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife was stricken in years. Amen. Amen. Somebody is asking question here. Man stellt hier eine Frage. And that question, Angel Gabriel did not love it. Und Engel Gabriel hat diese Frage nicht gefallen. Amen. And that is why if we are asking questions, wir we do not ask question of doubt. Sollten nicht Fragen des Zweifels stellen. Doubting Christ, doubting Christus God. Anzweifeln, Gott anzweifeln. And the angel answered and said unto him, I am Gabriel. Amen. Amen. that stand in the presence of God. And I am sent to speak unto thee, and to show thee these glad tidings. And behold, thou shalt be dumb, and not able to speak until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whenever God wants important battle to be fought, he gave it to Michael. Wenn der Herr wichtige Schlachten hat, dann schickt er Michael. Michael is in charge of the military. Michael ist sozusagen der Leiter der Soldaten. Gabriel is in charge of the media and information. Aber Gabriel ist für die Kommunikation zuständig, für die Botengänge zuständig. When you read the Bible, Michael never bring message. In die Bibel sehen wir, da er gibt keine Botschaften. Er when ist there Kämpfer. Is fight wenn es einen Kampf gibt, to be done, Michael showed up. Zeigt sich Michael. We remember Daniel 10. Wir erinnern uns an Daniel 10. And Revelation 12 and 7. Offenbarung 12, Vers 7. And many other places, there are so many. Because of time, we cannot go to so many places. Amen? Amen. It means when Michael showed up, wenn you are Zeit, in trouble. Haben wir ein Problem. Amen? Amen. He always come with sword. Er kommt immer mit einem Schwert. The Bible says Michael handled the sword of the Lord. Die Bibel the sagt, sword of the Lord. Engel Michael, er führt das Schwert des Herrn. When Daniel prayed, who brought the message? Also, Daniel gebetet hat, wer hat die Botschaft gebracht? And when the message Gabriel, could not get through, und als die Botschaft nicht who did they kann, call? Wen Michael. Haben sie gerufen? Amen. Es war Engel Michael. Praise the Lord. Hallelujah. Gabriel not. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Gabriel can't fight. Gabriel kämpft nicht. He only bring message. Er gibt nur Boten. He is the chief of communication. Er leitet die Kommunikation. This also will help you that Christ's world is not a religious world. Es zeigt uns auch, dass die Welt von Christus keine religiöse Welt Amen. Ist. Amen. That Christ's kingdom is not a religious kingdom. Dass das Königreich von Christus kein religiöses Königreich Let ist. Let me quickly explain it a little bit. Amen. Amen. A kingdom means a country. Ein Königreich ist ein Land. A kingdom means a government. Seine Regierung. Every government has its own military department. Jede Regierung hat auch seine defense force. Seine militärische Truppe. So God has his own military. Amen. Und er hat sein eigenes Militär. That fight for him. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Every government has communication department. Jede Regierung hat auch eine Abteilung für Kommunikation. Somebody getting it. Mm-hmm. Amen. So also God as a government. Auch Amen. Jesus Christ as a government has his own department, different department Sehr that he has verschiedene for Abteilungen. There is the music department. Das ist die musikalische Abteilung. That was what Lucifer was in charge of da before he fell. Das war Lucifers Abteilung sozusagen. Praise the Lord. Halleluja. The next rank is principality. Der nächste Rang ist, sind die Herrschaften, Mächte. These are very dangerous to human. Die sind sehr gefährlich für Menschen. Principalities, they are dangerous to human. Diese Mächte sind gefährlich für die Menschen. You know, when God drove Satan from heaven. Als Gott den Satan aus dem Himmel and his angels were driven out with him. Wurden seine Engel they were cast out with him. Verband. Amen. Amen. So Satan has principalities. Deswegen hat der Teufel Mächte. He has principalities under him. Mächte unter ihm. That he sent in charge. That he sent to different nations. Die in verschiedene zu verschiedenen Nationen. Schickt. Nigeria have one. Ghana, you know, Germany, they all have these principalities. Überall because Satan is Mächte, in charge of weil der the Teufel. Earth. Of this world today. Diese Weltzeit is somebody getting it? We wrestle, you know, Ephesians 6, 12 said we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of darkness. 6 lesen wir, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern Gewalt und Herrschaften. Of this world, against spiritual wickedness in high places. Amen. Amen. These are rulers of darkness. Das sind, Führer der Dunkelheit, Fürsten der Dunkelheit. They are spiritual wickedness. Sie sind geistliche Boshaftigkeit. They are in this world. Sie sind auf dieser Welt. They are very dangerous without Christ. Ohne Christus. They control the world today. Sie kontrollieren die Welt heute. Principalities control the world in different forms. Gewalten kontrollieren diese Welt. They have different ways, different systems that they control the world. Ja, unterschiedliche Weisen, wie sie diese Welt kontrollieren. No flesh can fight them. Und das Fleisch kann sie nicht besiegen. No flesh can defeat them. Kein Fleisch kann gegen sie vorgehen. They are angels. Sie sind Engel. They are assigned to every nation. Und sie sind jeder Nation zugeschrieben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Also with a high, with a lower angels before them. They have lower angels before them. Und sie haben sogar niedrige Dämonen, die sie auch rumkommandieren. Satan assigned them to every nation. Und Satan gibt ihnen sozusagen, schreibt Nationen ihnen zu. You know, in Revelation, verse 12. In Offenbarung 12. Revelation 12, 12. Offenbarung 12, Vers 12. He said, therefore rejoice, you heaven, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you. Praise the Lord. Hallelujah. It says, woe to the inhabitants of the earth. Denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. And that's why we are to learn never to be here. Deswegen sollten wir lernen, nicht hier we zu sein. To learn to be in heaven. Wir lernen, im Himmel zu sein. Once you are in Christ's world, you are no longer here on earth. Wenn wir in Christus sind, sind wir nicht mehr irdisch. How are you in Christ's world? Wie sind wir in der Welt remember von Christus? What Jesus did indem for wir you. Uns daran erinnern, was Christus uns getan hat. Amen. If you can remember Christ at any time, you are Christus no longer here. Können, sind wir nicht mehr hier. Amen. You are off another place, which wir is called heaven. Zum Himmel dann. He said, woe unto inhabitants of the earth. Wir denen, die auf der Erde wohnen. Amen. Amen. That's why no Jesus said we are here, that we are not of here. Deswegen sagt Jesus, wir sind hier, aber gehören nicht. Are you getting it? Amen. He said we are here, that we are of heaven. Aber gehören zum Himmel. Amen. Amen. Anywhere we are, we have our citizenship. Wir haben unsere Bürgerschaft. We have our citizenship is in is of unsere heaven. Unsere Bürgerschaft ist vom Himmel. Amen. Amen. We are in Nigeria. Wir waren in Nigeria. Amen. Those of us that are already Germans, amen? Amen. We were in Nigeria. You have your citizenship. Du hast deine Nationalität. That you are in Nigeria does not make you a Nigerian. Nur weil du aber in Nigeria warst, heißt es nicht, dass du ein Nigerianer bist. Are you getting it? Amen. Amen. You have your own citizenship. Du hast deine eigene Nationalität. That is not. You know, you are just visiting there. You are there. You might even be living there, but you are coming from another place. Besuchst sozusagen nur diesen Ort. Du gehörst nicht zu diesem Ort. Just that is why we are here in this world. Genau sind wir hier auf dieser Welt. We are here, but we don't belong to this world. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Their system, they are corrupt. Dieses System ist they korrupt. Are evil. Es ist bösartig. Satan, the principalities is Mächte in charge of Gewalten their system. Herrschen über dieses System. Amen. Amen. Their ways of fine having Wege, their mates, wie sie, of heiraten, marriage, of their relationship with one another, Beziehung gehen. Is all based on the laws of principalities. Auf den Gesetzen dieser Herrschaften des Teufels. The principalities guide their minds. Diese Herrschaften führen ihre Gedanken. It helps them to find way to do things. Es hilft ihnen, Dinge zu machen. Praise the Lord. Halleluja. Every nation of this world jede Nation has dieser Welt an angel assigned to them. Hat einen Engel zugeschrieben. By Satan. Vom Teufel. They are so dangerous. Sie sind sehr gefährlich. They are also known as angel of the nation. Man kennt sie auch als Engel der Nation. Nigeria has one. Nigeria hat einen. You know, Germany, you know, all this, you know, all that, we are, they all have one. Deutschland, alle haben. Remember Daniel. Erinnert euch Daniel an prayer in Daniel 10. Daniels Gebet. Vers 13. Daniel 10, Vers 13. Daniel was, you know, Daniel's prayer was having problem with the angel that was assigned unto Babylon. Amen. Look, go there. Daniel 10. Daniel 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Daniel 10. Daniel 10, verse 13. Vers 13. He said, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. But lo, Michael, one of the chief princes, amen? Mm-hmm. One of the chief princes, amen? Mm-hmm. Can see that Archangel is a chief priest, amen? The Erzengel ist ein Fürst. He said, one of the chief princes, amen? Mm-hmm. Came to help me, and I remained there with the angel, with the kings of Persia, amen? Daniel prayer was having problem with the angel von Daniel hatte ein that Problem, was assigned to Babylon. Weil es ein Problem hatte mit dem Engel, der zu Babylon angeschrieben, der für Babylon sozusagen. The angel was fighting against the work of God. Der Engel hat gegen das Werk des Herrn gekämpft. Weil ich wollte, dass diese Antwort durchkommt. These angels are powerful. Diese Engel sind kraftvoll. It is only through Christ we have victory. Nur durch Christus haben wir den Sieg. Amen. Amen. It is only through Christ we nur durch have Christus victory. Haben wir den Sieg. They are defeated. Sind sie besiegt. Only through Christ they nur are durch Christus zero. Sind sie nichtig. Go to Revelation 12 again, please. Offenbarung 12. Revelation 12, verse 10 and 11. Offenbarung 12, 10 und 11. He said, and I heard a loud, who will help us to, Jenny, help us to read 10 and 11. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Auch 12. Praise the Lord. Ja, das ist darum seid fröhlich, ihr Himmel und die, ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nun wenig Zeit hat. Mm. It is only in heaven that you are free. Nur im Himmel sind wir frei. Amen. Amen. You are free. If you are here in this world. Aber wir hier auf dieser Welt sind. Amen. Amen. You are occupied with this principality system. Und wir umgeben von einem System dieser Amen. Gewalten. They control your life. They Sie control your joy. They kontrollieren control deine your Freude, peace. Deinen Frieden. They control your rest. They deine control Ruhe. Your going out. Your Dein coming. Ein- und Ausgehen, wenn sie kontrollieren. They control your desire. Deine Wünsche werden sie kontrollieren. Amen. Amen. The principalities, they are there, you know, they control, they have their laws. Sie haben ihre Gesetze. Amen. Amen. Why are they called principalities? Because they have principles. Deshalb werden sie Gewalten genannt, weil sie Prinzipien haben. Amen. Amen. They have their laws that they use sie haben ihre Gesetze, die sie nutzen, um die Welt zu kontrollieren. Amen. Their system. Amen. System. It's a therefore rejoice you heaven and you that dwell in them. We are to learn to live in this heaven. Wir sollten lernen, in diesem Himmel zu Christ's leben. World is heavenly world. Die Welt von Christus ist eine himmlische If Welt. You are here, you will be controlled and be led by this principality. Aber wenn wir hier sind, werden wir von diesem Prinzip, von diesen Herrschaften kontrolliert. Praise the Lord. Hallelujah. So also Colossians 2, amen, from verse 9, it says, in Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Amen. Amen. Colossians 2 from verse 9. Kolosser 2 von Vers 9. Talks about the fullness of the Godhead. Geht es um die Fülle der Gottheit. Dwelling in us. Die in uns wohnt. Amen. Amen. He said we are the head of principality. Wir sind das Haupt aller Gewalten. Though they are principality. Auch wenn sie Gewalten but sind. We are the head sind wir dennoch das Haupt. We are above them. Wir sind über ihnen. We are greater than them. Sie sind größer als sie. They are under your feet. Sie sind unter unseren Füßen. Amen. Amen. They are not above you. You are above them. Wir sind über ihnen. Amen. Amen. You are greater than them. You are complete in him. Weil wir vollkommen in ihm sind. In God the Father, God the Son and God the Holy Ghost. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, der Heilige Geist. With him we are the head durch ihn of principalities. Der Kopf aller Gewalten. Amen. That is why before us they are powerless. Sind sie vor uns kraftlos. You are not to be afraid of them. Wir sollten keine Angst haben vor ihnen. Amen. Amen. They know you that sie you are son of God. Dass du ein Sohn Gottes bist. They know you that you are greater than them. Dass du größer bist als sie. You know the when you know in Act of Apostle. In Apostelgeschichte. Jesus I know. Jesus kenne ich. Paul, I know. Paulus, who are kenne ich, you? Wer bist du? Amen. Mm. They know you that you are greater than them. Dass du größer bist and als sie. And they will always be afraid of you. Deswegen werden sie auch immer Angst haben vor dir. Amen. We are not to be afraid of them. Wir sollten keine Angst but haben. But we are to learn to remember lernen, Christ. Uns an Christus zu erinnern. World. So leben wir in der himmlischen Welt. Any decision you want to take, how will Christ take it? Wie würde Christus sie treffen? Honey, you know something have given you problem. You know, remember Christ, what he did for you. Erinnere dich an Christus, was für dich getan Amen. Hat. Amen. You are sick, your body is having problem. Remember his blood that he shed for you. Was für dich then I run through your veins. Was durch deine Adern fließt. Amen. If you can meditate in that blood alone, whatever pain is there. Dann nimmt es alle Schmerzen hinweg. Amen. Amen. You can remember yesterday I was having pain in my hand. Auch gestern but I remember hatte the Schmerzen, blood. Ich habe mich an das Blut erinnert. And I caused the root of that pain. Ich habe die Wurzel des Schmerzes verbannt, dass es sterben soll. Amen. Diese Wurzel. And that is why how that pain left. Amen. Ist auch dieser Schmerz weggegangen. We belong to heaven. Wir gehören zum Himmel. They have been driven out of heaven. Die wurden vom Himmel verbannt. Amen. Amen. No, Jesus said in John 17, we are of heaven. Johannes 17 steht, dass wir aus dem Himmel sind. We are in the world, but not of the world. Wir sind auf der Welt, aber nicht von der Welt. It means we are of somewhere else. Wir gehören woanders hin. That you know that where that is where Jesus said rejoice. Er sagt, Jesus, freu dich, dass du da bist. He said, rejoice that you belong freu dich, to that dass du dahin gehörst, zu diesem Ort. We should be rejoicing wir sollten today. Uns freuen. No matter the news outside. Egal, welche Nachrichten wir hören. Amen. Amen. We should be rejoicing. Wir sollten uns freuen. Why? Because we are here, but not of here. Weil wir hier sind, aber nicht von hier sind. Praise the Lord. Halleluja. In 1 Corinthians, let me see. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Amen. Amen. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. The princes, they are disconnected from the Lord. Let me quickly say this before we go there. Why are they called principality? Wieso werden sie Gewalten genannt? They are called principalities because they are called princes. Sie sind Gewalten, weil sie Fürsten sind. Go to 1 Corinthians. 1. Korinther. 1. Corinthians 1. 1. Korinther 1. They are called princes and they make laws. Die heißen Fürsten, sie machen Gesetze. 1. Corinthians 1. 1. Korinther 1. Oh, 1. Corinthians 2, please. 6 1. Korinther 2. We'll quickly read from 6 to 8. 6 bis 8. Among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Amen? Amen. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Verse 8. Which none of the princes of this world knew. You get it? Are you there, please? Mm. For had they know it, they would not have crucified the Lord of glory. Praise the Lord. Hallelujah. The princes are no, no, the principalities. They are disconnected from heaven. Sie sind vom Himmel abgetrennt. Anything heaven, they don't know what is happening. Das Himmlische kennen sie nicht. And that's why once you are in a you are able to remember. Christ himself. Wenn du in der Lage bist, dich an Christus selbst zu erinnern, ist es vorbei mit dem Teufel. It's over with his lies. Vorbei mit seinen Lügen. Praise the Lord. Halleluja. Once it comes to heavenly world. Wenn es um die himmlische Welt geht, they are nothing. Sind sie nichtig. But in this world, aber in dieser they are Welt so great. They are powerful. Haben sie Kraft. They are powerful. They da control Kraft. The world. Sie kontrollieren die Welt. It is only through Christ nur durch Christus haben wir den Sieg. Amen. Amen. And that is why in Matthew 5, Matthäus he said, agree with Satan that without Christ he is a winner. Steht, dass wir dem Teufel zustimmen sollen, dass wir ohne Christus Versager sind vor ihm. He said, agree with Satan that without Christ he is a winner. Das ohne Christus ist der Teufel ein Gewinner. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. They are called principalities because they are called princes. Sind Herrscher, weil sie Herrscher sind. What is a prince? Das ist ein Fürst. A prince or principalities is one who enforces law. Ein Herrscher gibt Gesetze. And principles that control society. Die Gesellschaften kontrollieren. Amen. They are in charge of the laws that control the earth today. Sie sind in Kontrolle von den Gesetzen, die diese Welt umgibt. Principalities is in charge of the laws that control the earth today. Sind in Kontrolle von den Gesetzen, die diese Erde umgibt. He is the prince that controls laws. Er ist der Herrscher, der diese Gesetze kontrolliert. A law is a principle. Und das, diese Gesetze Amen. Sind And a principle Prinzipien. Is a law. Und Prinzipien sind Gesetze. They rule countries. Sie regieren Länder. They rule societies. Sie regieren Gesellschaften. In a very strange ways. Auf merkwürdige Art und Weise. Amen. The world today, they are being carried away in their ways. They love their ways. Die Welt liebt ihre Wege. Amen. Mm-hmm. They love their system. Sie lieben ihr System. They are satisfied with the principality's ways. Sie sind zufrieden mit dem System des Teufels. Amen. Amen. And you know, they start from one. And from there, they gather more people. And from there, they now pass everything, their laws, into it now becomes law in this world. Und sie suchen sich mehr und mehr Anhänger, damit ihre Prinzipien zu Gesetzen werden hier auf dieser Welt. They control the world today. Sie kontrollieren die Welt heute. That's why it is so good we live in heaven. Deswegen ist es gut, dass wir im Himmel leben. Praise Erden. The Lord. Amen. Amen. Amen. So please, if you have any questions, please quickly ask.